spüren. Komm und folge mir, komm, lass dich führen. Ich mein's gut mit dir, du brauchst nicht mehr selbst zu denken, denn ich werde dich lenken. Ich weiß, was dir gefällt, tauch rein in meine Welt. Na los, lass mich dein Führer sein. Na los, fall auf mich rein. Komm, lass dich führen. Ich geb dir alles, was du willst. Komm, lass dich führen. Aber nur, wenn du mich willst. Du brauchst nicht mehr selbst zu denken, denn ich werde dich lenken. Los, bring mich an die Macht. Ich hab es fast geschafft. Na los, lass mich dein Führer sein. Los, fall auf mich rein. Komm, lass dich führen. Komm und folge mir. Komm, lass dich führen. Ich mein's gut mit dir. Du brauchst nicht mehr selbst zu denken. Ich werde dich lenken, tritt ein in die Partei und schon bist du dabei. Na los, lass mich dein Führer sein. Na los, fall auf mich rein. Komm und ich führe dich hinters Licht, schlimmer als Satan, denn zum Guten führe ich nicht. Denn wer sich über mich beschwert, wird ins Lager eingesperrt. Dann beginnt die Tyrannei, du weißt, Arbeit macht frei. Na los, lass mich der Führer sein. Fällt noch mal auf.